Die Zeiten seit den Ende der 60er waren geprägt von großen Veränderungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen, in Politik, auch Kultur und in Deutschland speziell, glaube ich, auch eine Abkehr von angloamerikanischen Einflüssen in der Musik, speziell jetzt in meinem Fall. Ich habe versucht, das, womit ich groß geworden war, Klischees, mit denen ich gearbeitet hatte, vorher zu vergessen und nochmal bei Null anzufangen und eine eigene Handschrift zu entwickeln. Und das zeigte sich dann auch in meiner Arbeit mit Harmonia. Frühjahr 1973. Der Gitarrist und Keyboarder Michael Rother hatte als Mitglied der später weltberühmten Gruppe Kraftwerk eine neue Klangästhetik gefunden. Mit dem ebenso innovativen Duo Neu hatte er die Fesseln konventioneller Rockmusik noch kühner abgeschüttelt und war noch weiter ins All rausgeflogen. Damals lernte Michael Rother Rydelius und Möbius kennen, die unter dem Namen Cluster an seltsam faszinierenden, abstrakt minimalistischen Klängen arbeiteten. Man gründete spontan die Gruppe Harmonia, deren Einfluss auf die Elektronik-Avantgarde und progressive Rockmusik bis heute spürbar ist. Bei dieser Produktion von Cloudland Canyon, die gerade auf dem amerikanischen Underground-Label Cranky erschienen ist, schwebt ohne Frage der Geist von Harmonia über manchen Klangpassagen. Der Zauber der originalen Musik von Harmonia allerdings kam auch dadurch zustande, dass die Musiker in Form einer Landkommune im idyllischen Weserbergland lebten und arbeiteten. Mich hat der Ort an der Weser, der alte Weserhof, mit der alternativen Lebensform und der wunderschönen Natur ebenso fasziniert wie die Musik, die ich mit Rydelius und Möbius machen konnte. Wir lebten zusammen unter einem Dach und arbeiteten zusammen. Das wenige Geld, das hereinkam, ging in eine Gemeinschaftskasse, aus der dann alle Ausgaben bestritten wurden. Das war eine sehr intensive Zeit, die ich erlebt habe, auch musikalisch und menschlich, die ich nicht missen möchte. Da hört man sogar die Enten schnattern in diesem romantischen Harmonia-Stück von 1975 mit dem deliziösen Titel Kekse. Harmonia spielten in der kurzen Zeit ihres Bestehens von 1973 bis 76 zwei visionäre Alben mit viel Charme und Charisma ein. Auf Musik von Harmonia ist jedes Stück eine kurze Vignette von Sound, der hereinsickert, den Raum mit seiner überirdischen Schönheit erfüllt und dann genauso schnell verschwindet. So schwärmt Julian Cope in seinem Buch Krautrock-Sampler. Und die Poesie dieser Klangschöpfung von Harmonia wirkt fort bis in die Gegenwart. Auch der psychedelische Puls von White Rainbow, dem neuen Projekt des amerikanischen Elektronikspezialisten Adam Faulkner, schlägt hier in den Takträumen, die Harmonia und einige Seelenverwandte damals vorgegeben haben. Echos von Harmonia findet man auf den bahnbrechenden End-70er-Alben von David Bowie, in den Ambient-Erfindungen von Brian Eno, bei den Sinti-Gruppen der 80er und im Laptop-Techno der 90er. Die funkelnde Elektronik, der maschinelle Beat, die traumwandlerischen Melodien, die hypnotische Kraft. Auch die CD Harmonia Live 1974 präsentiert eine Band, die sich ohne jedes Rockstar-Gehabe in eine Musik versenkt, voller Verwicklung und versteckter Tiefen. Bei den Harmonia-Konzerten in der Frühzeit gab es nur wenige Absprachen. Die Titel wurden quasi erst auf der Bühne kreiert. Es war so, dass immer einer von uns anfing, und zwar mit einer bestimmten Tonart, in einem bestimmten Tempo, und die anderen sich das anhörten und dann einstiegen, ihre Ideen einbrachten und man dann so aufeinander reagierte und sich daraus das Stück entwickelte.